der Welt nicht mehr, kehr dich auch zur Heimat wieder, wenn dich alles ist und leer. Ja, wenn nur noch einsam leben, das soll deine Freude geben, das soll deine Freude geben. So wie süß und so wie schön wär ein solches Wiedersehen. So wie süß und so wie schön wär ein solches. Traf ich neulich einen dicken Schenkwirt an. Freundchen, rief er, nicht so eilig, sei so gut und kommt heran. Geld, ihr wisst, wovon ich spreche, zahlt mir jetzt die Schuld jetzt seche, zahlt mir jetzt die Schuld jetzt seche. Das war mir, ich muss gestehen, gar kein freudig Wiedersehen. Das war mir, ich muss gestehen, gar kein freudig Wiedersehen. Hab schon öfter sagen hören, dass man dort sich wieder sieht, aber niemand kann's beschwören, keiner weiß, was dort geschieht. Wenn es fest und sicher stände, dass man dort sich wieder fände, dass man dort sich wieder fände. Wer in jenen Lichten höhn, wohl das Schönste wiedersehn, wer in jenen